Der Joker. Ein Kriminalhörspiel nach Motiven von Edgar Wallace. Manuskript Florian Power. Erster Teil. Guten Morgen, ey. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass es bereits 22:15 ist. Haben Sie verschlafen, Inspektor? Und wenn es so wäre, ist Sir John schon da? Allerdings. Miss Patterson ist Higgins endlich da. Ja, Sir John, er ist soeben gekommen. Dann schicken Sie ihn sofort herein. Ja, Sir John. Sehen Sie, er wartet bereits seit 2 Stunden auf Sie. Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, dann seien Sie heute freundlich zu ihm. Er ist nämlich gestern zum 3. Mal bei der Fahrprüfung durchgefallen und hat eine fürchterliche Laune. Ja, wie gewöhnlich. Also, dann werde ich mich mal in die Höhle des Löwen wagen. Guten Morgen, Sir. Ah, da sind Sie ja endlich, Higgins. Guten Morgen. Ja, jetzt beantworten Sie mir einmal eine Frage. Bin ich Verkehrspolizist oder Chef von Scotland Yard? Selbstverständlich der Chef von Scotland Yard, Sir. Schön. Dann erklären Sie mir einmal, wieso ein einfacher Verkehrsunfall auf meinem Schreibtisch landet. Ein Verkehrsunfall auf Ihrem Schreibtisch? Kein Verkehrsunfall, sag ich doch. Ein Mann wurde vorgestern Nacht von einem wahrscheinlich betrunkenen Autofahrer angefahren und getötet, der anschließend Fahrerflucht beging. Das ist üblicher halt. Heutzutage fährt ja alles schon Auto. Jeder Idiot bekommt ja einen Führerschein. Und wenn es kracht, belästigt man jetzt schon mich damit. Als ob wir hier nicht genügend andere Probleme hätten. Tja, sehr bedauerlich, wirklich. Übrigens, haben Sie gestern Ihre Fahrprüfung bestanden, Sir John? Darf man gratulieren? Nein, es gab da ein Missverständnis. Der Prüfer war so ein sturer Hunder. Sie kennen ja diese Sorte. Aber im Moment beschäftigt mich diese andere Sache. Sir John, diese Angelegenheit ist keine Lappalie. Ich habe gestern Abend diesen sogenannten Verkehrsunfall und seine Begleitumstände etwas genauer unter die Lupe genommen. Ich habe den Eindruck, dass sich bereits einige Reporter unsere Köpfe zerbrechen. Was soll das heißen? Haben Sie schon die heutige Ausgabe des Daily Mirror gelesen? Nein. Ich darf zitieren. Wieder tödlicher Unfall mit Fahrerflucht. Experten glauben nicht mehr an Zufall. Und? Sir, ich habe mit den Kollegen vom Unfallkommando gesprochen. Die Sache von vorgestern Nacht ist bereits der 4. Autounfall mit tödlichem Ausgang und anschließender Fahrerflucht innerhalb weniger Wochen. Und das immer in der Nacht. Von Augenzeugen, so es welche gibt, wird zumeist eine dunkle Limousine erwähnt. Und diesmal haben wir die Aussage einer Frau, die mir doch sehr zu denken gibt. Nach ihren Angaben hat die dunkle Limousine in einer Seitenstraße vom Kensington Park gewartet und war dann mit voller Absicht auf den Mann zugerast. Sind Sie sicher? Das wäre ein glatter Mordanschlag. Die Frau konnte nicht schlafen und stand am Fenster. Dadurch bekam sie alles genau mit. Wir haben ihre schriftliche Aussage. Das ist ja ungeheuerlich. Ja, es ist ungeheuerlich, aber es ist noch nicht alles. Der Mann von vorgestern Nacht hieß Eugene Pelford, ein alter Kunde von uns. Wir haben ihn in unserer Kartei. Er hat einige Jahre in Dartmouth abgesessen. Ja. Und? Das hat mich stutzig gemacht. Ich habe mir die Dossiers der anderen ungeklärten Autounfälle angesehen. Wissen Sie, wer die Opfer waren? Mike Brad, Pete Fletcher, Derek Hartley. Allesamt schwere Jungs. Hier ein Raubüberfall, da ein Totschlag und so weiter und so weiter. Man könnte meinen, hier hat jemand die halbe Londoner Unterwelt ins Visier genommen. Moment, Higgins. Ich gebe ja zu, dass das alles sehr auffällig ist, aber ich würde keine voreiligen Schlüsse ziehen. Bei den hunderten Verkehrstoten, die wir Jahr aus Jahr ein haben, kann es auch nichts weiter als ein böser Zufall sein. Vielleicht hat die Zeugin auch eine etwas lebhafte Fantasie. Möglich, Sir, aber nach dem, was ich bis jetzt in Erfahrung bringen konnte, kann ich nicht mehr an Zufall glauben, Sir John. Aber das Beste kommt noch. Bei Pelford, also dem Toten von vorgestern Nacht, fand man das. Was ist das? Eine Spielkarte, ein Jolly Joker mit einem handschriftlichen Vermerk, Montag 22 Uhr. Man fand sie in Pelfords Brieftasche. Fällt Ihnen etwas auf, Sir John? Sprechen Sie nicht in Rätseln. Was meinen Sie damit? Vorgestern war Montag. und gegen 22.30 Uhr wurde Pelford... Überfahren. Ich würde sagen, ermordet, Sir John. Und das ist meine feste Überzeugung. Das ist bis jetzt nur eine Hypothese, und zwar Ihre Hypothese, Higgins. Aber gut, bleiben Sie an dem Fall dran, Sie haben meine volle Unterstützung. Übrigens habe ich diesmal einen Assistenten für Sie. Wie bitte, einen Assistenten für... Ja, Superintendent Lane, Sir Alec hat ihn uns geschickt. Eine Leihgabe aus Nottingham sozusagen. Gehen Sie nur ins Nebenzimmer, er wartet schon auf Sie. Einen Assistenten? Hallo. Hallo. Sie sind Superintendent Lane. Für Sie, Barbara. Sind Sie sehr enttäuscht, Chief Inspector? Nein, nein, nein. Nein, keineswegs. So angenehme Überraschungen sind bei uns im Haus wahrlich nicht alltäglich. Also kann ich nur sagen, willkommen in London. Danke. Was sagen Sie, wieso wurden Sie uns zugeteilt, Sir Alec? Konnte doch von unserem Problem noch nichts wissen. Nein, das konnte er auch nicht. Aber ich weiß eigentlich auch nicht, worum es geht. Nachdem ich diesen Ken Russell hinter Schloss und Riegel gebracht hatte, wurde es in Nottingham ein wenig langweilig. Und Sir Alec meinte, ein Klimawechsel könnte mir sehr gut tun. Ken Russell, den haben Sie aus dem Verkehr gezogen? Den Mann, der mit Computermanipulationen 8 Millionen Pfund ergaunert hat? Genau den. Mein Kompliment. Na, haben Sie sich schon angefreundet? Danke, Sir. Sir John? Ja? Entschuldigen Sie die Störung, Sir John, aber da draußen ist jemand, der Inspektor Higgins sprechen möchte. Wer denn? Ein gewisser Mr. Reynolds. Etwa Billy Reynolds? Ja. Rein mit ihm. Ja. Sie sollen reinkommen. Inspektor? Sieh mal einer an. Dass Sie mir in meinem Leben noch einmal ohne Handschellen gegenüberstehen würden, hätte ich auch nicht gedacht, Reynolds. Sehr witzig, Inspektor. Ich möchte das hier abliefern. Interessant. Sir, sehen Sie sich das einmal an. Was ist denn das, Higgins? Ist das die Beute aus dem Serapio-Kuh? Serapio-Kuh? Ja. Sie sollten wissen, Kollegin, vor etwa 2 Monaten gab ein jordanischer Ölscheich eine Galaparty auf seinem Landsitz hier in der Nähe von London. Nachdem die Gäste gegangen waren, war er um Juwelen im Werte von 300.000 Pfund erleichtert. Dieser Gentleman, der jetzt so reumütig vor uns steht, war daran offenbar nicht ganz unbeteiligt. Saubere Arbeit, Reynolds. Aber soweit ich das auf den ersten Blick sehe, ist das nur die Hälfte der Juwelen. Mir wäre auch wohl in meiner Haut, Inspektor, wenn ich alles zurückgeben könnte. Mein lieber Reynolds, Sie werden mir doch zustimmen, wenn ich sage, dass Sie uns eine Erklärung schuldig sind, oder? Ja. Sehen Sie sich das an, Inspektor. Das wäre also die Nummer 2. Glauben Sie immer noch an Zufall, Sir John? Ja, was ist denn das? Eine Spielkarte? Eine Jolly Joker-Karte. Was steht da? Donnerstag, 18 Uhr, bleiben Sie am Telefon J. Ja, und was soll dieses J. bedeuten? Reynolds, haben Sie das Diamantending etwa mit Pelford gedreht? Ja, aber Pelford ist tot. Und deshalb bin ich hier. Sie sind verpflichtet, mich zu schützen, Inspektor. Mein Leben ist bedroht. Es ist Zeit für Ihre Tabletten. Aber jetzt doch nicht. Alles der Reihe nach. John. Reynolds, was soll dieses J. bedeuten? Das J. steht für Joker. Noch nie von ihm gehört? Er terrorisiert seit Monaten die gesamte Londoner Unterwelt. Seine Methode ist einfach und sicher zugleich. Wenn irgendwo ein Ding gedreht wird, ist er der Erste, der davon Wind bekommt. Und mit Morddrohungen erpresst er die Herausgabe von 90% der Beute. Keiner, der darauf nicht eingegangen ist, hat überlebt. Gehörten Mike Brad und Pete Fletcher auch dazu? Fletcher? Hat's den etwa auch erwischt? Von Brett wusste ich's, aber von Fletcher? Fletcher wurde vor ungefähr 14 Tagen von einem Auto angefahren und tödlich verletzt. Der also auch. Pelford und ich hatten noch vor nicht allzu langer Zeit im Montmartre mit ihm gesprochen. Allerdings verstehe ich das nicht ganz. Fletcher war doch bereit, auf die Forderung des Jokers einzugehen. Sie sagen, der Joker ist der Erste, der von einem Coup erfährt, Mr. Reynolds. Woher weiß er das? Tja, er weiß es eben. Tja, und seit dem Serapio-Coup hat er nun Sie im Visier. Sie sagen es. Pelford war dagegen, den Erpressungen des Jokers nachzugeben. Wir teilten die Beute und trennten uns. Aber weit ist er ja nicht gekommen. Und ich bin wahrscheinlich der Nächste. Hören Sie zu, Reynolds. Wir werden Ihnen helfen in Ihrem Interesse. Aber bevor wir das tun, eine Frage. Da Sie ja mit der Londoner Unterwelt so intim befreundet sind, gibt es einen Anhaltspunkt, irgendeinen Indiz, wer der Joker sein könnte? Nein. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er diese dunkle Limousine fährt, einen schwarzen Jaguar. Wann will er mit Ihnen wieder Kontakt aufnehmen? Donnerstag, also morgen um 18 Uhr, steht ja auf der Karte. Wo wohnen Sie? Wir hatten ein Zimmer im East End gemietet. Schön, dann fahren Sie dorthin. Sie bekommen zweimal Begleitung, einen in die Wohnung, einer bleibt unauffällig vor Ihrem Haus. Wenn sich der Joker meldet, gehen Sie auf seine Forderungen ein. Den Rest erledigen wir. Was haben Sie vor? Wahrscheinlich sollen Sie die Juwelen irgendwo deponieren, entweder an einem entlegenen Ort oder mitten in der Stadt, wo der Joker im Verkehrsgewühl rasch wieder untertauchen kann. Sie hinterlegen jedenfalls das Zeug, wo immer er will, und verschwinden dann so rasch wie möglich. Wenn er es abholt, schnappen wir ihn uns. Glauben Sie wirklich, dass er persönlich kommen wird? Auch wenn er nur einen Mittelsmann schickt, bringt uns das weiter. Nach unserer bisherigen Kenntnis seiner Arbeitsmethode dürfte er wohl kaum viele Mitarbeiter haben. Je weniger seine Identität kennt, desto sicherer kann er sich fühlen. Ihr Telefon, Reynolds, werden wir selbstverständlich auch abhören. Und Sie können meinen absoluten Schutz garantieren? Ja, ein bisschen was müssen Sie schon riskieren, Reynolds, wenn Sie aus der Sache mit einem blauen Auge rauskommen wollen. Bisher waren Sie ja auch nicht zimperlich. Nein, aber der Joker... Der Joker. Der Joker ist auch nur ein gewöhnlicher Krimineller und kein Phantom. Und je schneller wir diesem Spuk ein Ende bereiten, umso besser für alle Beteiligten. Ja, sonst macht Sir John seinen Führerschein nie. Na. Da kramen Sie dann nicht meine Autorität vor diesem Gaunerpack, Higgins. Mein Führerschein geht nur mich etwas an. Reynolds ist tot? Higgins, wie konnte das passieren? Es war doch alles bis ins kleinste Detail vorbereitet. Richtig, Sir. Reynolds sollte die Juwelen in der Telefonzelle am Haymarket hinterlegen und sofort verschwinden. Und dass dieser Reynolds 10 Meter vor der Telefonzelle niedergeschossen wird. Das hat doch niemand erwarten können, Sir, dass der Joker die Beute sausen lässt und Reynolds liquidiert. Dieser Joker, was ist denn? Es ist Zeit für Ihre Tabletten. Dieser Joker scheint allgegenwärtig zu sein. Oder er hat einige brillant getarnte Spitzel. Sie sagen es, Miss Lane. Higgins, wir haben jetzt 5 Tote und keinen einzigen brauchbaren Anhaltspunkt. Ich muss dem Minister Rede und Antwort stehen und Sie scheinen Jolly Joker-Karten zu sammeln. Wir müssen dort weiterarbeiten, wo Reynolds aufgehört hat. Reynolds ist tot. Richtig, Sir, Reynolds ist tot. Auch Pelford und Fletcher. Sir John, können Sie sich erinnern, was Reynolds über Fletcher sagte? Er und Pelford hätten zuletzt miteinander im Montmartre gesprochen. Das scheint ein Pub zu sein oder irgendein Restaurant. Ja, das ist so ein Nobel-Nachtclub irgendwo in Finsbury. Wird ja nicht allzu schwierig sein, das herauszufinden. Ganz recht, Sir. Also kommen Sie, Barbara. Wir machen uns einen netten Abend, Sir John. Sir? Was darf's sein? Ein Wodka-Martini mit viel Eis, bitte. Mhm. Für mich einen doppelten Scotch. Jawohl, Sir. Brauchen Sie? Danke, nein. Aber ich da. Ist ganz schön was los hier. Ja. Aber lassen Sie sich von der Schickeria nicht täuschen. Soweit ich es auf den ersten Blick gesehen habe, sitzen hier mindestens 300 Jahre Dartmoor bei einem Haufen. Oh, wie beruhigend. Getränke. Danke. Und Sie meinen, das hier ist die richtige Adresse, um an den Joker heranzukommen? Ich hoffe es. Aha. Immerhin verkehrten hier Reynolds, Pelford und Fletcher. Außerdem... Ist was? In der rechten hinteren Ecke sitzen 5 Männer an einem Tisch. Sehen Sie hin, aber unauffällig. Der Graumelierte mit dem Bürstenhaarschnitt, der sein Gesicht halb abgewandt hat. Kennen Sie ihn? Aha. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Ja. Das ist Tom Silkwood. Im Yard hat er den Spitznamen der Amerikaner. Aha. Und was wissen Sie noch über ihn? Ja, wurde in den 50er Jahren aus England ausgewiesen. Hat einige tolle Dinge gedreht. Nur beweisen konnte man ihm nie etwas. Er ging dann nach Amerika, wo er mit der gleichen Methode arbeitete. Und ein halbes Dutzend Mal wurde Anklage gegen ihn erhoben. Er wurde mangels Beweisen, aber immer wieder freigesprochen. Man sagt ihm drüben übrigens gute Kontakte zur Mafia nach. Und warum gibt er uns jetzt wieder die Ehre? Wahrscheinlich ist er mit falschem Pass eingereist, aber wir werden das überprüfen. Wo Silkwood auftaucht, steckt meistens mehr dahinter als ein paar Tage Urlaub. Er plant seine Coups generalstabsmäßig. Schade, dass man nicht hören kann, was die da miteinander reden. Tja. Und wie gefällt Ihnen das Lokal sonst? Sonst? Also der Martini-Wodka ist passabel. Die Einrichtung muss sündhaft teuer gewesen sein. Also, so ganz recht mit Ihren 300 Jahren Dartmoor hatten Sie nicht. Da kommt Sir Donald, Abgeordneter im Unterhaus. Hey. Bleiben wir bei der Einrichtung. Fällt Ihnen nichts auf? Die blaue Marmorkatze da an der Wand scheint mir ein wenig zu extravagant. Die auffälligen Blumengestecke auf jedem Tisch. Eben. Man kann sie offenbar nicht verrücken. Tatsächlich. Ich muss immer wieder an Reynolds denken. Er hatte eine Gaunerkarriere hinter sich, die sich wirklich siegen lassen konnte. Und seine Komplizen waren auch mit allen Wassern gewaschen. Aber auf die Frage, woher der Joker seine Informationen beziehen könnte, sagte er bloß, ja, er weiß es eben. Nein, nein. Dahinter muss ein ebenso einfacher wie raffinierter Trick stecken. Ich beginne zu ahnen, was Sie meinen, Chief Inspector. Tja. Heute können wir hier sowieso nichts mehr tun. Die beiden Streifen müssen ohnehin bald da sein. Und Sie, Barbara, sehen Sie bitte zu, dass Sie morgen etwas über diesen Laden hier in Erfahrung bringen können. Wie man gehört, wie der Barmixer heißt und so weiter und so weiter. Geht in Ordnung. Danke für den Drink, Chief. Oh, keine Ursache. Störung, Sir John. Hier ist jemand, der Chief Inspector Higgins sprechen möchte. Wer ist das denn? Ein gewisser Mr. Harris. Kenne ich nicht. Ja, soll er reinkommen? Ja. Bitte, Mr. Harris. Mein Name ist Higgins. Sie wollten mich sprechen? Ja. Mein Name ist Harris. Joshua Harris. Ich bin Portier und Sekretär im Home of Peace, einem sehr angesehenen Pflegeheim für alte Leute in West Kensington. Ja, nehmen Sie doch bitte Platz, Mr. Harris. Dankeschön. Was führt Sie zu uns? Ja, sehen Sie, in den letzten Tagen tauchten in den Zeitungen immer wieder Meldungen von äußerst mysteriösen Autounfällen auf. Es wird das Gerücht kolportiert, dass es sich dabei nicht um gewöhnliche Unglücksfälle, sondern um Mordanschläge handelte. Erzählen Sie weiter, Mr. Harris. Die Fotos der Opfer wurden in den Zeitungen abgebildet. Und ich kenne zwei von ihnen. Bei dem einen war ich mir erst nicht so sicher. Sehen Sie, ich habe die betreffenden Artikel mitgenommen. Von dem einen Mr. Pelford glaube ich, dass er einmal kurz bei uns zu Besuch gewesen ist. Vom zweiten Mr. Fletcher weiß ich es jedoch ganz bestimmt. Wann war das? Das war vor ungefähr 3 Wochen. Mr. Fletcher kam eines Vormittags zu uns und verlangte an der Rezeption ziemlich schroff, Lady Smith zu sprechen. Sie müssen wissen, Lady Smith ist die Leiterin des Sanatoriums. Ich bat ihn also weiter ins Büro, nachdem ich Lady Smith von seinem Kommen informiert hatte, und sie ließ ihn kommentarlos eintreten. Ich konnte dann feststellen, dass hinter der verschlossenen Tür eine ziemlich heftige Debatte stattfand. Nach etwa 10 Minuten verließ Mr. Fletcher mit rotem Kopf das Büro und fuhr geruchlos in seinem Wagen fort. Haben Sie mitbekommen, worum sich das Gespräch drehte? Aber, Mr. Higgins, ich pflege nicht an Türen zu lauschen. Ja, ich bin davon überzeugt, Mr. Harris. Aber da Sie selbst sagten, dass das Gespräch ziemlich heftig verlief, könnte es doch sein, dass Sie, ohne natürlich es zu beabsichtigen, ein paar Worte aufgeschnappt haben. Ja, ich glaube, etwas von Unterbieten gehört zu haben und Schweinerei. Ja, das ist ja alles nicht sehr informativ. Namen fehlen keine? Ich habe keinen gehört, Inspektor. Sehr viel ist das nicht, was Sie uns zu berichten haben, Mr. Harris, aber wir werden der Sache auf den Grund gehen. Higgins, wenn Sie in jeder Bude nachsehen, wo die Kerle einmal vorbeigeschaut haben, kommen Sie nie ans Ziel. Bude? Ich bitte Sie, Sir. Ich habe nur getan, was ich für meine Pflicht hielt, nämlich Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass... Ja, das ist ja schon gut, Mr. Harris. Das ist alles gut. Wir sind Ihnen auch sehr dankbar. Guten Tag. Moment noch, Mr. Harris. Wo, sagten Sie, liegt dieses Sanatorium? In West Kensington, nahe der North End Road. Das ist eine noble Gegend. Allerdings. Warum, glauben Sie, kamen Pelford und Fletcher ins Sanatorium? Hatten Sie Verwandte im Heim oder wollten Sie direkt zu Lady Smith? Also, Pelford habe ich nur das eine Mal gesehen. Was Mr. Fletcher betrifft, so kann ich das nicht beurteilen. Sie müssen wissen, dass ich erst seit 5 Monaten im Home of Peace arbeite. Also, Mr. Harris, es war sehr freundlich von Ihnen, dass Sie zu uns gekommen sind, aber genau genommen sind Ihre Angaben zu dürftig. Sie müssten uns schon eindeutigere Hinweise geben, dass die Besuche von Mr. Pelford und Mr. Fletcher in Zusammenhang mit deren ungewöhnlichen Ableben stehen. Ich schlage vor, Sie verschaffen sich einen genaueren Einblick in die Akte, und wenn Sie etwas finden, wovon Sie glauben, dass es von Bedeutung ist, dann kommen Sie wieder zu uns. Ich werde mein Bestes tun, Sir. Merkwürdig, das Ganze, Higgins. Ja, wenn ich ehrlich bin zu denken, gibt mir die Sache schon. Da jagen wir diesem verdammten Geisterwagen nach, dessen Fahrer wir nicht kennen. Wir haben ein 50 Tote, die wahrscheinlich alle auf sein Konto gehen. Und dann kommt so eine lächerliche Figur wie Harris zum Yard und behauptet aus heiterem Himmel, er kenne Pelford und Fletcher. Naja, Sie machen das schon, Higgins. Genau, Sir John. Und eben darüber muss ich mit Ihnen noch ein ernstes Wort reden. Ach, Higgins, ich bin um 5:30 im Club verabredet. Ich bitte Sie um 5 Minuten, Sir. Als Sie mir den Fall übertrugen, sagten Sie mir voller Unterstützung. Ja, die haben Sie ja. Sonst doch was. Wie ich Ihnen schon berichtete, Sir, war ich gestern im Montmartre. Ja, und seitdem werden der Amerikaner dieser... Silkwood, ganz recht, und seine Leute rund um die Uhr beobachtet und das Lokal auch. Das genügt mir nicht. Ich will einen Durchsuchungsbefehl. Was denn? Sie wollen mit meinen Beamten das Montmartre auf den Kopf stellen? Sir John, Pelford, Reynolds, Fletcher, Sie alle verkehrten dort und Sie alle kamen auf die Abschussliste des Jokers. Ja, ich weiß, aber Ihnen ist vielleicht entgangen, dass dort auch äußerst ehrenwerte Mitglieder unserer Londoner Gesellschaft ihre Abendstunden zu verbringen pflegen, Politiker, Richter, Anwälte. Mein guter Freund Sir Donald zum Beispiel. Ja, aber gestern Abend auch dort. Mir kommen die Tränen. Wenn wir wirklich etwas gegen den Joker... Ich will kein Wort mehr hören, Higgins. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, aber ich werde es nicht zulassen, dass Sie dort Ihre Privatfete starten, bevor Sie mir handfeste Beweise auf den Tisch legen. Vorher sind das alles erst Vermutungen. Ich verstehe, Sir John. Wenn ich erst einmal auf meine Weise ein paar fette Indizien beschafft habe, dann stehen Sie ja ganz loyal zu Ihren Chiefinspektoren. Wie wollen Sie, was? Bitte? Nein, nichts. Ich wünsche einen schönen Abend. Ja, wohin wollen Sie? Ich habe heute noch ein wichtiges Arbeitsessen vor mir mit Superintendent Lane. Man muss sich ja schließlich einmal kennenlernen. Die Rechnung bekommen Sie morgen. Sagen Sie, Chief Inspector, führen Sie Ihre Assistenten immer so vornehm aus? Bin ich größer? Ich erinnere mich. Wir hatten einmal einen Sergeant, Harvey hieß er. Er bekam vom damaligen Chef Sir Arthur immer die unangenehmsten Aufgaben übertragen. Und manchmal fuhren wir auch zusammen Streife. Da waren Hamburger und Cola schon das allerhöchste der Gefühle. Oh, das ist äußerst interessant. Heißt das, und Sie wollen mich bei diesem schwierigen Fall nur bei Laune halten, mit diesem köstlichen Filet beispielsweise, bevor wir uns ernsthaft auf die Fährte des Jokers heften? Abgesehen von der Tatsache, dass ich noch nie einen so hübschen Assistenten hatte. Noch nie? Fürchte ich, dass uns in der Tat noch schwere Tage bevorstehen, Wochen, Monate, was weiß ich. Chief Inspector. Higgins für Sie. Oh, einen Vornamen haben Sie wohl nicht? Doch. Ja, nur verschweige ich ihn meistens. Meine Intimfeinde nennen mich Chief Inspector Hickey. Und Ihre Intimfreunde? Hickey. Also gut, Hickey. Erzählen Sie einmal, wie lange dauerte Ihr längster Fall, den Sie für den Yard gelöst haben? Sie haben einen legendären Ruf im Haus. Barbara, Sie wissen ja wohl selbst am besten, wie das so ist. Oft dauern die Recherchen, die informelle Arbeit Monate und die Aktion, wenn man einen hochgehen lässt, wenige Minuten. Hickey, was denken Sie wirklich über den Joker? Reynolds war sein fünftes Opfer. Wie viele bisher aber tatsächlich auf sein Konto gehen, können wir nur schätzen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass noch einige andere Unfälle vom Joker inszeniert wurden. Von denen Sie gar nichts wissen? Noch nichts. Mhm. Und wie geht's also weiter? Eine Hoffnung ist dieser Harris. Der Portier aus dem Pflegeheim. Ja, Portier und Sekretär im Home of Peace. Ja. Vielleicht findet er etwas heraus, womit wir was anfangen können. Aber ich kann mich natürlich nicht darauf verlassen. Und bleibt also nur das Montmartre? Genau. Mhm. Die Nase des Barkeepers gefällt mir ganz und gar nicht. Haben Sie etwas über ihn herausbekommen? Oh ja. Er heißt John Carpenter, 46 Jahre alt, geboren in London. Es steht nichts Besonderes über ihn in den Akten, keine Vorstrafen. Allem Anschein nach ein unbeschriebenes Blatt. Er ist übrigens der Besitzer des Lokals. Besitzer und wäscht selbst die Gläser? Merkwürdig. Vielleicht will er Personal sparen. Ja, mal sagen. Damen, der Abend mit Ihnen war wunderschön, aber so leid es mir tut, muss ich ihn beenden. Haben Sie noch etwas Besseres vor? Naja, nun, ich habe für das Montmartre keinen Durchsuchungsbefehl bekommen, also muss ich mich dort nochmals umsehen auf meine Art. Schau an, wenn das Sir John erfährt. Ja, darauf kann ich im Moment keine Rücksicht nehmen. Wir können den Joker nicht länger tatenlos zusehen. Kann ich hier irgendwo absetzen? Nein, danke. Ich gehe zu Fuß. Oh, ein bisschen frische Luft wird mir jetzt sehr gut tun. Oh. Schon wieder so spät, oh Mann, oh Mann. sind denn diese Latschen wieder? Das darf doch nicht wahr sein. Ja, was zum Teufel machen Sie denn in meinem Bett? Sie sollten eigentlich wissen, dass ich von Natur aus sehr neugierig bin. Nee. Da bis morgen früh hätte ich das doch bestimmt nicht durchgehalten, von Ihnen die Neuigkeiten aus dem Montmartre zu erfahren. Und außerdem dachte ich mir, man könnte den angebrochenen Abend ein wenig verlängern. Ah ja, ja, das dachten Sie. Meine Haustür war da offenbar überhaupt kein Hindernis, hm? Aber Hickey, ich bin ein Profi. Ja, ja. Möchten Sie einen Drink? Ich hatte zwar schon einen, aber bekanntlich soll man auf zwei Füßen stehen. Schön, dass Sie sich mit meiner Hausbar so schnell angefreundet haben. Auf den Joker. Nein, nein, eher auf den Tag, an dem wir ihn geschnappt haben werden. Cheers. Cheers. Es gibt Neuigkeiten. Da bin ich aber gespannt. Carpenter hört die Gespräche seiner Gäste ab. In den Blumengestecken sind Mikrofone eingebaut. Wunderbar, wie schnell sie schalten. Aha. Es ist mir auch klar, wieso jemand über so manches krumme Ding als erster Bescheid weiß. Und mit diesem jemand meinen Sie den Joker? Ohne jeden Zweifel. Das Montmartre ist jetzt für uns die heißeste Adresse. Aha. Und was ist unser nächster Schritt? Ich muss das morgen mit Sir John besprechen. Auf keinen Fall möchte ich etwas überstürzen. Überlegen Sie mal, angenommen Carpenter arbeitet nur für den Joker. Mhm. Wenn wir da den Club hochgehen lassen, ist der Joker auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Mhm. Und wenn Carpenter selbst der Joker ist? Naja, das wäre natürlich die einfachste Lösung. Wissen Sie, dass das gar nicht so eine schlechte Idee war, die Sie da hatten? Mhm. Welche? Den Abend zu verlängern. Mhm. Dann rutschen Sie mal ein bisschen. Möchtest du noch eine Tasse Tee, Darling? Ja, danke. Barbara, hör zu. Mhm. Ich habe mir das anders überlegt. Bevor ich Sir John meinen Besuch im Montmartre beichte, fahr ich hinaus ins Home of Peace. Ah, in dieses Pflegeheim? Mhm. Mhm. Du willst nicht warten, bis dieser Portier, dieser Harris, sich meldet? Nein, nein, die Zeit drängt. Sei so lieb und fahr schon voraus in den Yard und sag Sir John Bescheid. Ich komme gegen 12 Uhr nach. Wie Sie befehlen, Chief Inspector. Dank dir für die Nacht. Ich danke dir, Profi. Also mach's gut. Bis später. Ah! Barbara! Barbara, was ist los? Eine Jolly Joker-Karte. Sogar bis hierher ist er also schon gekommen. Aufgespießt mit diesem Jagdmesser. Steht da irgendetwas drauf? Nein, das ist aber auch gar nicht nötig. Die Warnung ist eindeutig. Ja, aber wen von uns beiden hat er gemeint? Wahrscheinlich mich. Oh. Mein Besuch im Montmartre hat sich schneller herumgesprochen, als uns lieb ist. Sag mal, meinst du das, Carpenter? Wir werden das gleich haben. Hallo? Hooper, hören Sie mich? Wo sind Sie? Inspektor Higgins, ich bin nach wie vor der Wohnung von Carpenter. Hat er heute Nacht das Haus noch einmal verlassen? Nein, Inspektor. Er war die ganze Nacht über in seiner Wohnung. Sein Wagen steht ebenfalls vor der Haustür. Okay, Hooper, danke, Ende. Verdammt. Da kann es nicht gewesen sein. Ja, was wirst du jetzt tun? Wir lassen es wie besprochen. Ich fahre ins Home of Peace und du nimmst dir ein Taxi zum Yard. Mhm. Sie sollen im Labor das Messer und die Karte auf Fingerabdrücke untersuchen. Wenn ich auch glaube, dass sie wohl kaum etwas finden werden. Komm, wir gehen. Okay. Was kann ich für Sie tun? Sie sind Lady Smith, die Leiterin dieses Sanatoriums, ist das richtig? Ja, ja. Leiterin und Eigentümerin. Ganz recht. Also, Milady, ich bin mit der Aufklärung eines sehr ernsten und eines sehr mysteriösen Falles beauftragt. Mhm. Scotland Yard untersucht zurzeit einige rätselhafte Autounfälle, die in den letzten Wochen passiert sind. Wir sind dabei zu der Überzeugung gelangt, dass es sich nicht um Unglücksfälle, sondern durchweg um Mordanschläge handelte. Ah, Sie meinen jene Fälle, von denen auch schon die Zeitungen berichtet haben? So ist es. Und darf ich fragen, wieso Sie damit zu mir kommen? Sie dürfen. Bitte sehen Sie sich diese beiden Fotos einmal an. Ja. Sagen Ihnen diese beiden Fotos etwas, Milady? Nein, Inspektor. Die Fotos zeigen zwei Unfallopfer. Beide waren angeblich kurz bevor sie umkamen. Hier in diesem Sanatorium. Hier? Das kann ich nicht glauben. Ach, warten Sie bitte. Dürfte ich die Fotos noch einmal sehen? Natürlich. Ah, doch. Den einen kenne ich, den mit der Narbe. Das ist Mr. Fletcher. Wissen Sie, die Aufnahme ist nicht besonders gut. Bedauerlicherweise, Milady, entschuldigen Sie. Bitte? Ja. Ah ja. Sein Vater war bei uns bis zu seinem Tod in Pflege gewesen. Und Mr. Fletcher ist so großzügig, uns von Zeit zu Zeit eine finanzielle Zuwendung zu machen. Sie müssen nämlich wissen, dass wir hier private Spenden sehr angewiesen sind. Ich verstehe. Ja. Möglicherweise hat er uns wieder einmal einen Besuch abgestattet. Aber da müsste er bei Mr. Harris vorgesprochen haben. Mhm. Nein, den zweiten Mann kenne ich aber mit Sicherheit nicht. Ja. Ja, dann würde ich gerne einmal mit Mr. Harris sprechen. Ach, das geht leider nicht. Harris hat heute seinen freien Tag. Ach so. Aber ich kann Ihnen ja seine Privatnummer geben. Bitte, Milady, halten Sie es für denkbar, dass Mr. Fletcher oder vielleicht auch Mr. Pelford, das ist der Mann hier auf diesem anderen Foto, gar nicht zu Ihnen, sondern vielleicht zu einem der Heiminsassen wollte? Ja, das kann ich nicht beurteilen, Inspektor. Ich glaube aber nicht. Aber Sie können ja einmal meine Schützlinge fragen. Ich würde das sehr gern tun, Milady. Fangen wir doch gleich mit dem älteren Herrn da hinten an. Im Rollstuhl, wer ist das? Ja, ja. Miller? Ja? Miller, könnten Sie mit Mr. Goldman einen Augenblick herkommen? Das ist Mr. Goldman. Theodore Goldman. Er ist erst seit wenigen Wochen bei uns. Mr. Goldman, entschuldigen Sie, mein Name ist Higgins, Chief Inspector Higgins. Goldman, Theodore Goldman. Verzeihen Sie, Herr Goldman, der Inspektor hier hätte eine Frage an Sie. Ja, was kann ich für Sie tun? Sir, sehen Sie sich doch bitte diese beiden Fotos an. Kennen Sie einen der beiden? Ja, den einen kenne ich. Den mit der Narbe? Nein, den anderen, den mit der Brille. Pelford also. Mr. Goldman, woher kennen Sie Pelford? Er war einmal hier, vor ein paar Wochen, glaube ich. Ich habe ihn nur kurz gesehen. Was oder zu wem er wollte, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Und jetzt entschuldigen Sie mich, Inspektor. Miller, fahren Sie mich ins Haus. Danke, Mr. Goldman. Wie erklären Sie sich das, Milady? Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann meine Augen ja nicht überall haben, nicht? Natürlich nicht. Pelford muss also zu einem Ihrer Patienten gewollt haben. Ja, vielleicht. Was weiß ich? Na gut, Milady. Das wär's fürs Erste. Falls Sie noch Fragen haben sollte, werde ich mir erlauben, nochmals bei Ihnen vorbeizusehen. Ja, tun Sie das, Inspektor. Inspektor? Milady? Ja, übrigens, wer sagte Ihnen eigentlich, dass diese beiden Herren bei mir gewesen sein sollen? Mr. Harris. Er besuchte uns im Yacht. Auf Wiedersehen, Milady. Auf Wiedersehen. Hallo, Sergeant. Na endlich, Higgins, wo stecken Sie denn? In einer Telefonzelle in der Shaftesbury Avenue. Ich habe mich im Sanatorium umgesehen, Sir, und mit Lady Smith gesprochen. Ja, ja, was hatten Sie für einen Eindruck? Einen sehr zwiespältigen. Sie kennt Fletcher, aber das gab sie nicht gleich zu. Behauptet, er sei ein Förderer des Sanatoriums. Ein älterer Heiminsasse, ein gewisser Goldman, bestätigte jedoch, dass auch Pfeffer dann einmal aufgetaucht ist. Im Moment kann ich mir aber noch keinen rechten Reim darauf machen. Übrigens ist Superintendent Lane schon bei Ihnen. Kann ich Sie mal sprechen? Nein, das können Sie nicht. Sie ist nicht da, aber sie hat angerufen. Sie wird sich etwas verspäten. Hören Sie mal, Miss Lane hat mir übrigens schon von Ihrem nächtlichen Ausflug ins Montmartre berichtet. Also Higgins, Sie wissen, dass ich diese Eigenmächtigkeiten von Ihnen gar nicht schätze. Ich repräsentiere als Chef den Yard immerhin auch nach außen. Und wenn jeder meiner Inspektoren... Weg! Geht's in der Gruppe! Lass doch mal! Ja, doch, kein Loch! Keine Bewegung! Nur keine Panik, Jungs, Jungs! Entschuldigung, Chief Inspektor. Ja, ist ja schon gut, schon gut. Geben Sie sofort eine Fahndung nach dem schwarzen Jaguar XJ12 raus. Achtung, alle Streifenwagen. Gesucht wird ein schwarzer Jaguar XJ12. Entfernt sich von der Shaftesbury Avenue nach Norden, wahrscheinlich Richtung Regent's Park. Entfernt sich von der Shaftesbury Avenue nach Norden, wahrscheinlich Richtung Regent's Park. Besondere Kennzeichen, verdunkelte Scheiben. Bei Sichtkontakt anhalten und den Fahrer unverzüglich festnehmen. Besondere Kennzeichen, verdunkelte Scheiben. Bei Sichtkontakt anhalten und den Fahrer unverzüglich festnehmen. Vorsicht, der Mann ist bewaffnet und macht ohne Bedenken von der Schusswaffe Gebrauch. Ende. Vorsicht, der Mann ist bewaffnet und macht ohne Bedenken von der Schusswaffe Gebrauch. Hallo, Sir John. Sir John, bitte kommen. Ja, was war denn los? Setzen Sie. Sie haben sich soeben die Begräbniskosten für einen Ihrer Chief-Inspektoren erspart. Joker? Genau. Um ein Haar hat er mich erwischt. Ich habe die Fahndung schon ausgegeben. Was sind denn das für Sachen, Higgins? Ich habe auch schlechte Nachrichten. Der Amerikaner, wie hieß der noch? Silkwood, Sir. Ah ja, dieser Silkwood und seine Kumpanen haben unsere Leute abgehängt. Verdammt, heute geht aber auch alles schief. Ja. Ich komme in den Jahr. Nein, nein, warten Sie. Mr. Harris hat heute früh nochmals angerufen. Sie sollen zu ihm in die Privatwohnung kommen. Er wohnt in der Kings Road Nummer 4. Ich bin schon unterwegs, Sir. Der Joker von Florian Power nach Motiven von Edgar Wallace. Erster Teil. Die Rollen und ihre Sprecher waren Chief Inspector Higgins, Horst Frank, Barbara Lane, Brigitte Frank, Sir John, Wolfgang Reinsch, Anne Patterson, Angela Stark, Bill Reynolds, Frank Scholze, Joshua Harris, Willi Schneider, Sergeant Hooper, Beat Wesselmann, Lady Smith, Ingeborg Steiert, Theodor Goldman, Walter Laukwitz. Regie: Rolf Dienewald. Eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahr 1988.